Klapperschlangen weinen nicht. Sehnsucht Abenteuer. Eine Entführung aus dem Stundentakt von Ulrich Land. Teil 2. Sechs Uhr. Morgenstunde. Das Abenteuer im Zeichen der Geschwindigkeit. Der Morgen. Ein neuer Tag. Ein Tag wie jeder. Ein Tag wie jeder Tag. Rein ins Vergnügen. Hinterm Steuer. Teuer. Autobahnsteuer. Abenteuer. Toi, toi, toi. Abenteuer auf dem Autobahnkreuz. Kreuz, Kreuze, drei Autobahnkreuzzeichen. Biedermänner und Biederfrauen steigen ins Auto. Tag für Tag. Einige von ihnen verstehen sich selbst als die wahren Irren, die letzten Helden, die in ihren Blechkisten ins letzte Turnier reiten, Tag für Tag. Mit allemal 220 Sachen rutscht die Autobahn unter ihren schreienden Reifen durch. Der dichteste Verkehr ist ihnen gerade dicht genug. Auf der Gegenfahrbahn kannst du das Tempolimit nicht überschreiten. Für die Radarfallen liegst du im negativen Bereich. Außerdem überholt dich keiner. Ein Geisterfahrer aus Passion. Der Desperado unter den Autobahnhelden. Zitiert im Zeitgeist-Magazin Der Wiener. Heinrich Weiß, seines Zeichens Unternehmer in Sachen Großanlagenbau und Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, drückte mir den Helm auf den Kopf, legte mir den 6-Punkt-Sicherheitsgurt um. Eingekeilt zwischen Überrollkäfig, Schalensitz und Tonbandgerät. Heilfroh, dass ich anfangs an den Aussteuerknöpfen rumzudrehen hatte. Doch dann der erste Blick auf den Nordschleifenasphalt des Nürburgrings. Der Regen grinst aus den unter uns durchjagenden Pfützen. Tannen, Eichen, Buchen stottern rasend auf uns zu. Mein Hinterteil geht auf Grundeis, holpert hart in seinem Schalensitz. Das Heck des Wagens dreht sich, wahrscheinlich nur um Zentimeter. Aquaplaning bei 210 Stundenkilometern. Tausende fein zirkulierte Korrekturbewegungen am Lenkrad. Mein rechtes Bein, das irgendwo im Überrollgestänge Halt gefunden hat, schmerzt wahnsinnig. Die Muskeln steinhart verkrampft. Die Heckreifen turnen auf den abgerundeten Bordsteinkanten. Und dann? Dann pendelt sich der Wagen tatsächlich wieder ein auf die Fahrbahnachse. Die Träume des Asphalt-Cowboys sind prompt zur Stelle. Hero just for one day. In der Tiefe meiner Magengrube feiert die Unsterblichkeitsfantasie. Den größten Unfall hatte ich eigentlich in Hockenheim, mal noch im Gruppe A-Auto. Das heißt, da fuhr ich die deutsche Tourenwagenmeisterschaft. Da bin ich im Training in der berühmten Ostkurve in Hockenheim. Da kommt man ungefähr mit 260, 270 Stundenkilometer auf eine Schikane, die man im zweiten Gang mit 70 oder 80 fährt. Und ich habe dann eben bei 260, 270 angefangen zu bremsen. Man bremst da höchstens 220 Meter. Vor der Schikane fängt man überhaupt erst an zu bremsen. Und als ich so den halben Bremsweg hatte und vielleicht 160, 180 hatte, da hatte ich keine Bremsen mehr. Da waren irgendwie die Bremsen kaputt und das Auto schoss einfach geradeaus in so einen Reifenstapel, kletterte hoch und flog dann so 50, 60 Meter durch die Luft und setzte wieder auf, aber auf allen vier Rädern. Aber das Auto war so kaputt. Trotzdem hat das Team mit 10 Monteuren in 4 Stunden das Auto zum Zeittraining wieder fahrbar gehabt, sodass ich mein Zeittraining wieder fahren konnte. Ich unterhielt mich, den Blick starr auf die Piste gerichtet, prächtig mit meinem Siegesbewusstsein, als plötzlich die Angst wieder aufschrie. Vor uns gebogene Betonplatten, sie ragen fast senkrecht auf, die Räder donnern über die Platten, die Eifel hängt in der Luft. Die Steilkurve will nicht enden, muss gegen 360 Grad gehen. Das muss ein Kreis sein, eine Spirale. Wie kommen wir da wieder raus? Nie. Immer so weiter. Plötzlich gerade. Wieder gerade, alles im Lot. Heinrich Weiß gibt Gas. Durch die Frontscheibe streckte sich die Zielgerade in ihren Fluchtpunkt. 280 Stundenkilometer. Rennfahrer sind glücklicher als andere Menschen, weil sie das Leben durch die Nähe des Todes stärker spüren. Wie gesagt, der spanische Grand Prix-Fahrer, bevor er vom Motor seines Ferrari erschlagen wurde. Ich wünschte mir nichts sehnlicher als sofort die nächste Runde durch die Nordschleife. Der Film aus Asphalt, Leitplanken, Wäldern und Benzingeruch hatte mich in seinen Bann geschlagen. Also man hat irgendwie dann Lust, wie auf Abenteuer und irgendwie auf diese Angst, dass man irgendwie erwischt wird oder dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert oder was Unerwartetes. Und dass das dann eben ziemlich spannend ist. Also. Wer dem Abenteuer aus dem Weg geht, ist ein armer Mann, auch wenn er Schlips trägt. Die gemütliche Gediegenheit der geschlossenen Gesellschaft, wo das größte Bergabenteuer der Absturz des Portokassenprogramms ist, wo brav gestylte Hübschlinge an neonhellen Cocktailtheken von einem Fuß auf den anderen treten, statt zum gespenstischen Ausritt in die mondklare Heide aufzubrechen, wo College-Slipper und weiße Socken statt schlammverschmierte Stiefel aus brüchigem Leder die Szene beherrschen, wo geplagten Kommunikationsdesignern um 9 Uhr abends bloß noch einfällt, die Schlapppantoffeln an, statt zur Bärenhatz auszuziehen. Da ist das Abenteuer die letzte Rettung. Weil ich mich noch nicht so als Fertigprodukt begreife. Die letzte Oase in der Asphaltwüste. Das letzte Rezept gegen die wachsende Versteppung des Alltags. Die selbstgebaute Insel im Einheitsbrei. Auch wenn man statt Kettenhemd Man-Fit-Wäsche trägt, der Charme von 3,5 Tage altem Männerschweiß scheint am Ende unseres Jahrtausends das beste Deo wieder aus der Konkurrenz zu schlagen. Hippies, Haschrebellen, Stadtindianer, Spontis, Punks, Stationen eines Revivals. Mit der zunehmenden Einschnürung durch das DIN-Korsett des industrialisierten Alltags taucht der Abenteurer wieder auf aus der Versenkung. Ja, über den Gehweg zu gehen oder bei Grün über die Ampel, das wäre ja sehr reizlos. Cannabismatte, Irokesenschnitt, Igelglatze. Auch wenn mit seiner eigenwilligen Haartracht der Typus des neuen Abenteurers für die breite Masse nach wie vor untragbar ist, so wird er in Wahrheit doch nur mit einem Auge beargwöhnt. Mit dem anderen, zugekniffenen, wird er beneidet. Die breite Masse lässt Abenteuern. Mit voyeuristischer Lüsternheit schickt sie ihre Stellvertreter in die Wüste, in die Antarktis, mit dem Pflasterstein vor die Glasfronten, mit dem Tretboot über den Atlantik. Und sieht ihn mit aufgerissenen Augen vom Fernsehsessel aus über die Schulter. Fährt andern Tags im Phantasialand Achterbahn oder liest, so sie sich dazu berufen fühlt, liest bei Stan Nadolny und Christoph Ransmeyer nach, wie die Entdeckerhelden vergangener Zeiten durchs Eis brachen. Oder wartet auf die Ziehung der Lottozahlen. Uhr, High Noon. Das Abenteuer im Zeichen der Unverwechselbarkeit. Aussteigen, der Zug endet hier. Aussteigen. Bitte aussteigen. Massenhaft. Haft. Haft ansteigt. Haftausstieg. Massenhaft. Aus der Massenhaft abheben. Abheben ins Abenteuer. Aussteigen bitte, der Zug endet hier. Die Masse der U-Bahn-Fahrer, die Masse der Elvis-Fans, der Sportpalastbesucher, die Masse der Idealgewichtler, der Idealmänner. Geist und Seele im Gleichgewicht, Herzschlag normal, Rückgrat entspannt, Spielbein beweglich, Standbein gefestigt. Die Masse der Idealfrauen, die Masse der Leute von nebenan, die Masse der Radiohörer. Alles könnte so schön sein. Aber einer geht. Was muss der einfach gehen, wo doch alles so schön sein könnte? Sich abheben von der Masse, herausragen aus der brodelnden Brandung. Einerseits gehorcht das Individuum brav dem Hordentrieb, steht ordentlich im Stau und fühlt sich wohlig warm gebettet im Schoß der Millionenkollektive, legt sich zwischen den Sonnenölsardinen am Badestrand ab. Andererseits, eingezwängt in die weite Wüste des vollgepferchten Massenalltags, sehnt man sich nach nichts mehr, als aus der Reihe der Wartenden zu tanzen, gegen den Verkehrsstrom zu schwimmen, nicht mit den Pudeln zu jaulen. Man sucht händeringend nach dem nächsten Abenteuer, nach dem nächsten Notausgang, durch den man entkommen kann. Und was tut man? Man tut sich eiligst mit seinesgleichen zusammen. Man gründet einen Verein, eine Gang, eine verschworene Gemeinschaft. Schweiß verbindet. Man schweißt sich ein in die Masse von Abenteurern. Die alternativen Rucksackschnecken brechen aus dem Massentourismus und tauschen zu Tausenden auf die Ägäis-Fähren gesperrt, Geheimtipps aus. Auf dem Weg raus aus der Masse wartet der Abenteurer in der Schlange der Abenteurer. Es gibt keine Helden mehr, sondern nur noch den Chor. Der Kulturpessimist José Ortega y Gasset im Jahre 1930. 15 Uhr. Rauchpause. Das Abenteuer im Zeichen des Kommerzes. Der Geschmack. Der Bundesgesundheitsminister. Der Geschmack von Freiheit. Der Bundesgesundheitsminister. Rauchen gefährdet. Freiheit und Abenteuer. Gefährdet Ihre Gesundheit. Diese klassischen Sachen, dass man irgendwo anpacken muss, um irgendwas zu machen. Egal, ob man jetzt eine Brücke bauen muss, um über einen Fluss zu kommen, weil eben noch keine Brücke da ist. Oder man muss den Land Rover irgendwo hochwinschen, mit der Winde arbeiten. Das sind die Sachen. Man fährt halt nicht von Hamburg nach München. Ja, das für viele, vielleicht für einen Manta-Fahrer mag das ein Abenteuer sein, aber können 10 Kilometer irgendwie eine Dschungelpiste oder was, können viel mehr bringen, finde ich. Sie lassen die Strecke von Hamburg nach München zweimal hinter sich liegen, absolvieren 1600 Kilometer Dschungelpiste, und zwar in der Regenzeit, im Namen einer Zigarette. Sie tauschen den Sandkasten gegen den Dschungel und zeigen, wie sich halbwegs erwachsene Männer in suhlende Schlickmolche, in Erdmännchen verwandeln, die sich und ihre großen Spielzeugautos mit Vierradantrieb an den eigenen Haaren wieder aus dem Sumpf ziehen. Ihre Trophäe ist der Dreck. An den Reifen, an den Stiefeln, unter den Fingernägeln. Raucher sind nicht dabei. Oder sie kommen vor lauter Abenteuer gar nicht dazu. Als erstes musste ich gleich am Eingang 2 Zettel Kleingedrucktes unterschreiben. Ich unterschreibe und, versteht sich, lese später. You recognize that the international selections involve the possibility. Sie bescheinigen hiermit zur Kenntnis genommen zu haben, dass bei den internationalen Auswahlkämpfen die Möglichkeit besteht, dass ihnen körperliches Leid zugefügt werden kann und sie während der Übungen verletzt oder getötet werden können. Hiermit bestätigen sie, dass sie dieses Risiko selbst tragen und RJR Nabisco nicht belangen werden. Sie entbinden hiermit RJR von jeder Haftung für Tod, Verletzungen, Krankheit, Schaden, Verlust und oder Kosten, die ihnen oder ihren persönlichen Vertretern entstehen. Zunächst also hatte ich dem Tod einen Freibrief auszustellen, um dann zusehen zu dürfen, wie die sogenannte Weltelite, der Offroad Warrior, ein französisches Waldgelände und seine Bombentrichter aus dem Zweiten Weltkrieg umflügten. Wie sie die Karre in den Dreck fuhren, absichtlich, um anschließend 4 Stunden daran rumzudoktern, sie aus dem Moorschlamassel heil wieder rauszubekommen. Die Vorübungen in internationalen Auswahlcamps, das Vorspiel für ein Abenteuer, das ein paar Wochen später auf Afrikas Dschungelpisten gespielt wurde, in Wüsten, in unberührten Naturreservaten. Ich stehe bis zum Stiefelschaft in dem Schlick, durch den die Don Quixotes des 20. Jahrhunderts ihre Karren schleifen. Da passiert, was passieren musste. Einer der festgewühlten Wagen sprengt, indem er sich mit seiner Winde aus dem Moorboden rauszuwinden sucht, den Wurzelstock einer stattlichen Birke. Sie stünden, sagt einer der deutschen Fahrer, sie stünden zu jedem Baum, den sie umfahren würden. Als ich 2 Tage später noch einmal an die Stelle kam, hatten die nachfolgenden Geländewagen die Birke bereits im schwarzen Morast untergeflüchtet. Beerdigt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Hightech-Abenteuer, best ausgestattet von der Creme der Weltfirmen. Diese riesige, konzertierte PR-Aktion lässt sich der Tabakwarenkonzern, und beileibe nicht nur dieser, Jahr für Jahr satte 35 Millionen Dollar kosten. Munkelt man in Fachkreisen. Durch die ärmsten Armenhäuser dieser Welt lässt einer der reichsten Smoke-Multis seine Werbemarionetten in Geländewagenkolonnen heizen, während die einheimische Bevölkerung am Straßenrand die Augen aufreißt und nach dem kurzen Spuk weiter am Hungertuche nagt. All das im Zeichen von Rauch und Abenteuer. Die Rauchzeichen, die dann in unseren Kinos aufsteigen, werden wohl verstanden. Spitzbergen-Tracking, die große Bewährungsprobe, Pionierexpedition zu Wasser und zu Lande, auf Humboldt-Spuren von der Karibik bis zum Rio Negro, Kameradschaft unter Männern. Die Tourismusbranche, Abteilung Abenteuerreisen, wirbt. Neue Spontaneität, Exkursion zu den taoistischen heiligen Bergen Sichuans, preiswert und in netter Gesellschaft. Hochlandtrekking zu den Steinzeitvölkern Papua-Neuguineas. Ohne persönliches Risiko und ohne eigene Sorgen. Kostenpunkt 6.995 Mark. Ob im Mumien-Express, mit dem Motorboot oder im Land Rover, das Abenteuer nach Katalog. Exquisit und exklusiv, kostbar und keimfrei, pauschal und rundum sorglos verpackt. Das Abenteuer nach Katalog ist nicht mehr aufzuhalten. Die Uhr, das Hemd, die Zigarette zum Abenteuer. Alles zu haben, alles vorrätig. This is the beginning of a beautiful adventure. Schreibt einem ein Jeanshersteller auf die Hinterntasche. Das Abenteuer als Mehrwert. Das Abenteuer wird kommerzialisiert, all round versichert. Also entabenteuert. Wird trivialisiert. Wird funktionalisiert. Welf Böttcher, Pressesprecher eines norddeutschen Großunternehmens. Dass man hier sozusagen sensibler geworden ist. Sensibler geworden ist, Dinge schneller zu erkennen und auch mit Dingen fertig zu werden, wie eben, dass man mal im Schlamm einbricht, im wahrsten des Wortes, wie man sich da wieder rausrettet. Das sind natürlich Situationen, die man dann auch auf andere Situationen im Büroalltag in irgendeiner Weise übertragen kann, wenn man den Eindruck hat, dass man vor lauter Morast nicht weiterkommt. Da hilft es natürlich weiter, wenn man mal eine solche Situation im Schmutz, im Morast, wo man sich im wahrsten Sinne des Wortes auf allen Vieren wieder rausschleppen muss, mal durchgestanden hat. Im lappländischen Busch, gefeit für das Dickicht der freien Marktwirtschaft, immunisiert gegen Dreck und andere schmutzige Dinge. Wer einmal aus dem Blechnapf fraß, wer einmal den Zweireiher fallen ließ und bis zum Hals im Moor steckte, für den ist der Sumpf des Kapitalismus ein Kinderspiel. Das Survival-Abenteuer in der Tundra Lapplands als alljährlicher Managerlehrgang. Wenn Sie zusammen entscheiden, wollen wir das Feuer ausgehen lassen oder eine Feuerwache anstellen, und diese Entscheidung wird deshalb verkehrt, weil es zu gar keine Diskussion kommt und irgendjemand das große Wort führt. Dann stellen Sie am nächsten Morgen fest, möglicherweise die Entscheidung war verkehrt und es gibt kein Frühstück. Der Schweiß des Abenteuers, wie gesagt, verbindet. Uhr. Abendrot. Das Abenteuer im Zeichen neuer Schritte. Abendbrot. Hartes Brot. Am Abend. Abenteuer. Hart, aber. Aber endlich weiblich, endlich wieder weiblich. Die Abenteuer. Die Frauen kommen. Die Grammatik des Abenteuers wird auf den Kopf gestellt. Das Maskulinum des Abenteuers tritt ein paar Schritte zurück. Die letzte Männerdomäne wird angegangen. Mit dem Abenteuerblick einer feurigen Spanierin in Wildleder, hoch zu Ross und die Lanze in der Hand, wird für den stolzen Geschmack der neuen Schaumwein-Avantgarde geworben. Zumindest drei Abenteurerinnen aber wollen etwas ganz anderes. Abenteuer und Politik. Also für mich ist es beides. Es ist auch Abenteuer, denn der Urwald ist für mich eine Herausforderung. Man weiß nie genau, auf wen, auf was man dort stößt. Man muss einige Tricks auf Lager haben, man muss eine gute Ausrüstung haben, aber auch körperlich fit sein. Aber die Motivation, warum ich das mache, hat eben die Vorgeschichte, weil ich dort vor Ort gewesen bin Anfang des Jahres und gesehen habe, wie hilflos die Indianer den Goldsuchern ausgeliefert sind. Und daher möchte ich den Indianern helfen und versuchen, auch anschließend auf politischer Ebene eine Entscheidung zu treffen. Denn es geht uns darum, dass die ganze Entwicklungspolitik sich ändern muss. Und es geht nicht nur, in Anführungszeichen, um die Indianer, sondern auch um die Erhaltung des tropischen Regenwaldes. Und ich möchte aufzeigen, dass wenn wir das letzte und größte noch ursprünglich lebende Naturvolk wie die Yanomami-Indianer, wenn wir dieses Volk retten, dann retten wir auch den tropischen Regenwald. Denn die Indianer, das sind die einzigst wahren Ökologen. Christina Haferkamp ist mit zwei anderen Frauen Anfang 1991 zur ersten Frauenexpedition aufgebrochen. Durch die Urwälder Amazoniens folgten sie den Spuren Rüdiger Nebergs zu den Yanomami-Indianern, halfen eine medizinische Station aufzubauen, informierten sich über das weitere Vordringen der Goldsucher und stürzten sich jetzt nach ihrer Rückkehr ins Abenteuer der Öffentlichkeitsarbeit zur Rettung des 6000 Indianer zählenden Volkes. Oder ziehen sie nach Amazonien, weil das politische Streiten hierzulande zu trostlos, zu langweilig, zu ergebnislos ist? Und selbst wenn es so wäre, so wäre die Frauenabenteueraktion immerhin zu verstehen als Plädoyer für ihre Umkehrung. Also nicht Abenteuer als Politik, sondern Politik als Abenteuer. Abenteuer als Gesellschaftsprinzip. Um, noch einmal mit den Worten Alexander Mitscherlichs, jene zwanghafte Langeweile, zu der eine unbewusst entstandene Reizbarkeit, ein ungesättigtes dramatisches Bedürfnis gehört, um diese Langeweile aus der Welt zu schaffen. Aber noch ist diese Gesellschaft kein Abenteuer. Und das wird sie auf absehbare Zeit wohl auch nicht werden. Noch ist das Abenteuer Zeitvertreib, Potenzbeweis, Mittel zur Profitmaximierung. Noch wartet es vergeblich auf seine Rehabilitierung als Lebenselixier. Dabei ist das Abenteuer da. Überall. Man muss es nur abholen. Und manch einem wird man es vorbeibringen müssen. Womit wir wieder bei den Jugendlichen wären. Wir haben öfter schon mal so Aktionen mit Selbsterfahrungsgruppen aus der Drogenszene gemacht. Und die waren eigentlich positiv. Also Florian Schmidt von der Rheinischen Bergsteigerschule. Was Umgang mit Angst, mit Stress, das hat ja, Stress hat ja mit Drogenkonsum auch sehr viel zu tun. Und ich glaube, dass, mal ganz abgesehen von dem Ablenkungsfaktor, den das Klettern dann sicherlich hat, dass aber auch so dieses Bewusstsein, ich kann es schaffen, glaube ich also, dass das sicherlich auch einen großen Anteil an am Erfolg solcher Aktionen hat. Mit der einen Droge gegen die andere Droge. Klettern statt Methadon. Abenteuern statt LSD. Outward bound statt Nachhilfestunden. Ich sag's ja, neue Pfadfinder braucht das Land. Und neue Pfadfinderinnen. Das Abenteuer im Zeichen der Schönheit. Die Nacht. Nach dem Tag. Die Nacht nach dem Alltag. Wenigstens die Nacht nach dem Alltag hält die Tür. Hält die Tür auf ins Abenteuer. Eine nette Nacht. Wird dich teuer zu stehen kommen. Aber ohne Abenteuer ist alles recht und billig. Auch derlei Abenteuer halten schließlich den Tod bereit. Inzwischen. In den Zeiten vagabundierender HIV-Viren. So weit haben wir es immerhin gebracht. Klapperschlangen weinen nicht. Sehnsucht, Abenteuer. Eine Entführung aus dem Stundentakt von Ulrich Land. Es sprachen Marianne Lochert, Marianne Roger, Rudolf Jürgen Bartsch, Peter Lieb, Hartmut Stanke und der Autor. Ton und Technik Herbert Kuhlmann und Elke Tratnik. Regie Klaus-Dieter Pittrich und Michael Schlimmgen. Redaktion Gisela Korpes. Und warten Sie nicht auf morgen. Heute ist auch noch eine Nacht. Das Wagnis ist das Sein, heißt es, wenn man Heidegger andersrum liest. Regie hat Hans Rosenhauer.